Millionen werden sie sehen, wie sie nun vor mir stehen, angstgeschüttelt, die Augen, den Mund weit aufgerissen, Abgründe, in die Katarakte des Entsetzens stürzen, eine Buchhalterfratze der unendlichen Ahnungslosigkeit, die erlebt, wie die Wahrheit ihr Korsett vom Leibe reißt. Hilfe! Nun? Stürzen die Leute herbei. Kommt Ihnen das Fräulein vom Film, der englische Oberst, der Erzbischof von Czernowitz, zu Hilfe? Sie sind der Satan! Ich bin ein Schriftsteller und brauche Geld. Das Hörspiel, das ich über Ihre Ermordung schreiben werde, wird über alle Sender laufen. Ich muss Sie töten, schon rein finanziell. Gnade, verehrter Meister. Corbes! Verehrter Herr Corbes, Gnade, ich flehe Sie an. Für die Beschäftigung mit Literatur gibt es keine Gnade. Dann sei Gott mir gnädig. Herr Corbes, um Gottes Willen, was ist geschehen? Mein Besucher hat sich vom Balkon in die Tiefe gestürzt, Sebastian. Doch da kommt schon der Hoteldirektor. Verehrter Herr Corbes, ich bin untröstlich. Sie wurden von einem Individuum belästigt. Es liegt zerschmettert in den Rosen. Der Mann ist dem Portier seit langem als verrückt aufgefallen. Mein Gott, zum Glück wurde durch seinen Sturz niemand verletzt. Ein Zwischenfall, lieber Direktor, ein Zwischenfall, nichts weiter. Sorgen Sie dafür, dass mich niemand stört. Aber selbstverständlich, verehrter Herr Corbes, selbstverständlich. An die Arbeit, Sebastian. Doch zuerst will ich mir eine Zigarre in Brand stecken. Feuer? Zünden Sie dieses Verzeichnis an auf dem Tisch. Was sind denn dies für Namen? Irgendwelche Namen. Reichen Sie her. Damit geht es am besten. Danke. Wir müssen uns beeilen. Morgen packen wir die Koffer. Isel Höhebart hat seine Aufgabe erfüllt. Wir fahren nach Mallorca. Nach Mallorca? Etwas Mittelmeer tut nun gut. Bereit? Bereit, Herr Corbes. Ich diktiere. Meine Damen, meine Herren, zu Beginn möchte ich, als wäre ich ein Theatermaler oder besser, wenn es dies gäbe, ein Rundfunkmaler. Rundfunkmaler? Den Ort dieser vielleicht etwas seltsamen, aber ich schwöre es, wahren Geschichte beschreiben. Zwar ist es nicht ganz ungefährlich, wahre Geschichten zu erzählen, jemand von der Polizei oder gar ein Staatsanwalt könnte schließlich zugegen sein. Nicht gerade dienstlich, doch darf ich mir dies insofern erlauben, weil ich genau weiß, dass Sie diese meine wahre Geschichte nicht für wahr nehmen werden. Wenigstens offiziell nicht, denn in Wirklichkeit, inoffiziell sozusagen, wissen Sie natürlich ganz genau, auch der möglicherweise anwesende Staatsanwalt oder Polizist inbegriffen, dass ich nur wahre Geschichten erzähle. Nun, darf ich um eine kleine Anstrengung bitten? Stellen Sie sich den Salon eines Grand-Hotel-Appartements vor. Dürfen wir Ihnen, meine Hörer, während Maximilian Friedrich Corbes noch beim Diktat ist und noch lange beim Diktat sein wird, schon die Mitwirkenden bekannt geben? In dem Hörspiel Abendstunde im Spätherbst von Friedrich Dürrenmatt hörten Sie als Maximilian Friedrich Corbes Ernst Schröder, als Fürchtegott Hofer Willi Mertens, als Sekretär des Dichters und zugleich Theologiestudent Wolf Lindner und als Hoteldirektor Kurt Fischer-Fehling. Der Toningenieur war Rudolf Meister, Schnitt Richard Vogelsang, Regieassistent Willi Lamster. Regie führte Gustav Burmeister. Hören Sie nun, wie angekündigt, einen Live-Mitschnitt aus einer Matinee im Hamburger Abaton-Kino vom 17.03.1991, die Friedrich Dürrenmatt gewidmet war. Traugott Bure liest aus dem Band Turmbau den Prosatext Begegnungen. Die Vorstellungskraft ist nicht a priori wie unsere Denkformen, sondern a posteriori. Die Vorstellungskraft benötigt die Erinnerung, um die Gegenwart zu begreifen. Ohne Erinnerung an die Vergangenheit wäre die Gegenwart ein sinnloses, aus dem Nichts auftauchendes und ins Nichts sinkendes Geschehen. Aber da sich keine Gegenwart mit der Vergangenheit völlig deckt, kommt die Vorstellungskraft ohne die Fähigkeit, Assoziationen zwischen Ähnlichkeiten zu bilden, nicht aus. Ohne diese Fähigkeit fände sie sich in der Gegenwart nicht zurecht und auch ohne Logik nicht, die erst die Kontinuität der Zeit durch die Verknüpfung von Ursache und Wirkung schafft. Sind die Erinnerungen, die Assoziationen und die Logik gleichsam die Werkzeuge, womit die Vorstellungskraft arbeitet, so ist keines dieser Werkzeuge ohne Vorstellungskraft möglich. Sie sind der Vorstellungskraft immanent. Die Erinnerung, die von der Vorstellungskraft in die Gegenwart geschwemmt wird, ist eine von der Vorstellungskraft umgestaltete Vergangenheit. Und nicht nur sie. Die Vorstellungskraft erhält in uns zwar ihre immanente Logik, die Kontinuität des Erlebens, aber ergreift auch das Mögliche so sehr, dass auf das Mögliche das wirklich Gewesene verdrängt. Ob etwas nur möglich gewesen wäre, ist manchmal in der Erinnerung wichtiger als das, was wirklich war. Sodass allzu leicht das in der Vergangenheit Mögliche mit dem, was wirklich war, verwechselt wird. Nicht nur die Ideologie verfälscht die Geschichte, noch mehr die Vorstellungskraft. Ist die Erinnerung das Fundament, so ist die Möglichkeit das Tummelfeld der Vorstellungskraft. Ihre Lust, sich auszutoben, siegt über die Last, genau zu sein. Da aber die Vorstellungskraft nicht nur rückwärts nach der Vergangenheit ausgerichtet ist, also der Erinnerung zugehört, sondern ihre noch größere Macht der Zukunft gegenüber entfaltet. Und weil diese als das noch nicht Wirkliche nichts als reine Möglichkeit ist und das Mögliche sowohl alles Erwünschte als auch alles Unerwünschte bedeuten kann, gerät die Vorstellungskraft allzu leicht in Widerspruch zu sich selbst. Hoffnung und Furcht sind gleich stark und es kommt zu einem Stopp. Weshalb auch dasjenige, was uns in der Zukunft allein gewiss ist, der Tod, so wenig in unserem Bewusstsein eine Rolle spielt. Dabei sind wir wie keine Zeit vor uns mit den Toten konfrontiert, mit ihren Gespenstern eigentlich. Die alten Filme zum Beispiel, die im Fernsehen gezeigt werden, sind voll von Toten. Oft erschrecke ich, wenn ich Schauspieler sehe, die in meinen Stücken gespielt haben und schon lange gestorben sind. Und kommen Massenszenen in den Filmen vor, denke ich, wer lebt wohl noch von denen? Chaplin taucht immer wieder auf, aus dem Nichts auf, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Clark Gable. Wie oft steigen sie aus dem Totenreich? Wir sind an Gespenster gewöhnt. Aber auch an jene der Politiker, immer wieder schreit und fuchtelt Hitler. Macht Churchill sein Vorzeichen, schaut Stalin auf die defilierenden Massen hinunter. Wir verdrängen den Tod. Wir leben, als ob wir unsterblich wären. Obgleich wir ihm immer wieder begegnen. Sein Verhalten war wie immer gewesen. Es fiel meiner Frau und mir nichts auf. Wir feierten unseren 31. Hochzeitstag und es wurde spät. Ein Freund aus Deutschland war gekommen, er diskutierte über Politik und ich hing meinen Gedanken nach. Draußen in der milden Oktobernacht liefen die beiden Tiere umher oder lagen, der alte Schäferhund, nun schon schwerfällig geworden, und die junge, 11-monatige Hündin. Nur einmal kam der Hund herein und er brach Wasser. Nicht viel. Meine Frau wischte den Steinboden auf und sagte, aber, was machst du denn? Wir machten uns keine weiteren Gedanken, schlossen die Schiebetür zur Terrasse. Ich beteiligte mich nun auch an der Diskussion, öffnete eine neue Flasche Wein. Später hörte ich ein- oder zweimal die Hündin kurz winseln. Dann war es wieder ruhig. Und als der Gast sich verabschiedet hatte Und wie er in der Morgendämmerung ins Wohnhaus hinübergingen und in die Schlafzimmer hinauf, bemerkte ich, dass im Treppenhaus nur die Hündin auf dem Lager war. Ich ging zur Küche hinunter und in den Garten, dann die Straße hinab. Auch hier war er nicht zu finden. Ich stieg zu meinem Atelier hinauf und mein Arbeitszimmer, wieder ins Gartenhaus hinunter, wo wir die Nacht verplaudert hatten. Nichts. Durchsuchte den ganzen Garten, bis ich zufällig zwischen den Blättern eines Strauches neben der Terrasse etwas Helles sah. Der Hund hatte sich eine Grube gegraben und lag tot darin. Er hatte sich selber verscharrt. Ich meldete es meiner Frau, die schon im Bett lag. Sie erhob sich, trat in einem Hausmantel in den grauhellen Morgen hinaus. Ich folgte ihr. Am Himmel waren noch einige helle Sterne zu sehen. Über dem See lagerte ein weißes Nebelband. Meine Frau kniete zum Hund nieder. Sie deckte ihn mit einer dunkelgrünen Decke zu, wie aus Furcht, er könnte frieren. Er hatte sie immer besonders treu bewacht. Wenn ich eine Nacht durchschrieb, hatte er sich vor ihrem Bett hingelagert, betrat ich gegen Morgen mein Schlafzimmer, sah ich ihn durch die Tapetentür sich erheben, worauf er zu mir herüberkam, um durch meine Schlafzimmertüre zu seinem Lager zu trotten, war er doch ein selten mächtiger Schäferhund und nur in den letzten Jahren schwerfällig geworden. Ich telefonierte Hans Lichti, dem Wirt des Rocher. In einer Viertelstunde war er bei uns. Meine Frau erhob sich, nahm die Decke weg. Inzwischen war der Nebel vom See den Berg hinaufgestiegen, der Morgen zurück ins Graue verschwommen und wieder zugedämmert. Lichti trug den schweren Kadaver die Treppen hinauf. Er legte ihn in den Kofferraum und wir fuhren in den Morgen hinein, der sich, je höher wir kamen, aufgoldete. Ich fuhr, neben mir Lichti, schweigend, massig, würdig. In Mont-Molin, einem kleinen Juradörfchen, brach die Sonne durch. Wir hatten Mühe, die Abdeckerei zu finden. Es dauerte eine Weile, bis uns jemand entgegenkam, den wir fragen konnten. Endlich ahnten wir vage den Weg. Wir gelangten auf eine Hochebene. Dahinter erhob sich ein düsterer, bewaldeter Bergrücken. Bei einem einsamen Bahnwärterhäuschen mussten wir fragen, fuhren dann wieder gegen den Wald, an dessen Rand wir die Abdeckerei fanden. Halb Fabrikanlage, halb Schuppen mit einer großen Rampe. Die Sonne schien grell. Alles wirkte wie eine überbeleuchtete Bühne. Der Wald wie eine Kulisse. Wir hupten, liefen um die Anlage. Endlich hinkte ein Mann herbei, verschlafen, mürrisch, ohne dass wir wussten, woher er eigentlich gekommen war. »Wir bringen einen Hund«, sagten wir. Er wies stumm auf die Rampe, hinkte wieder davon, verschwand irgendwo. Lichti öffnete den Kofferraum und hob den Hund auf die Rampe. Nun lag er da, ein großes, schwarzes Tier, die Unterseite des Körpers und jene der Rute weiß, die Läufe ocker, die zwei Flecken auf der Stirn und beidseits der Schnauze von der gleichen Farbe. Der Hund lag da, wie er oft im Schlafe gelegen hatte, aber etwas fehlte und machte den Anblick schrecklich. Ein maßloses Staunen drang in mich herein, einen Augenblick lang, der ewig zu währen schien, einen Todesaugenblick lang eben. Auch bei weit erhabeneren Augenblicken, beim Anblick meiner toten Eltern etwa, hatte ich dieses Gefühl nicht, dieses plötzliche Aufheben der Zeit. Auch weiß ich nicht, warum sich dieses Gefühl gerade in dieser trostlosen Abdeckerei entstellte und seitdem nicht mehr, auch beim Anblick des toten Waller nicht, 3 Wochen später. Wir saßen bei seiner Frau in der Küche irgendwo, im Haus winselte sein Hund, ein Arzt führte mich ins Sterbezimmer, er lag im Sarg, der Arzt riss das Laken herunter, ein wilder Kopf starrte mich an, der Mund weit geöffnet, die Augen in dunkle Höhlen versunken. Es war, als würde das Leben, erstarrt im Jetzt des Todes, die Schöpfung auslachen. Dann zwängte sich etwas durch meine Beine, verschwand im Dunkel des Raumes, es war sein Hund. Vielleicht habe ich darum eine Woche später im Rocher bis tief in die Nacht hinein aus dem Gedächtnis eine Zeichnung um die andere von dieser unbändigen Leiche entworfen und die letzte mit Kaffee bemalt. Ich spürte, dass sich in meiner Erinnerung zwischen sie und mich der Hund auf der Rampe der Abdeckerei schob, als Sinnbild des Todes selbst. Und nun bewachte meine tote Frau. War er doch ihr Hund? Ich war durch die Tapetentür in ihr Zimmer gegangen, weil ich dachte, sie schliefe. Ich hatte sie eben noch ruhig atmen hören. Und ich wollte die Kerze löschen, die sie hatte brennen lassen. Ich fand meine Frau halb auf dem Bett sitzend, zur Seite gesunken, die Augen geschlossen und das Gesicht friedlich. Ich war nicht beunruhigt. Ich dachte an eine Ohnmacht. Ich hatte sie oft so vorgefunden. Ihr Blutdruck war niedrig und hin und wieder hatte sie Anfälle von Unterzucker. Und nun hatte sie eine heftige Grippe gehabt, noch vorgestern über 39 Grad Fieber. Ich bettete ihre Beine hoch, den Kopf tief, massierte sie, rief meinen Arzt in Bern an, der mir Ratschläge gab, und massierte sie wieder. Schlug ihr auf die Wangen. Ihr Leib war heiß. Und auch als ich einem Arzt in Neuchâtel telefonierte und als er kam, war ich nicht sonderlich beunruhigt. Regardez, Docteur, sagte ich zu ihm. Elle est morte. Elle n'est pas morte, antwortete er nach einem kurzen Blick auf meine Frau. Elle est morte. Dann untersuchte er sie gründlich. Ich lief im Schlafzimmer herum und glaubte es nicht. Der Arzt blieb ruhig, bedauerte, den Tod feststellen zu müssen. Wir gingen ins Nebenzimmer, der Arzt hatte noch einige Fragen, füllte ein Formular aus, blätterte in einem Heft, das er mitgebracht hatte, sagte, er suche nach der amtlichen Bezeichnung, nach dem Namen des Todes. Auch Tode haben ihren Namen. Und als der Arzt gegangen war, rief ich noch einige Male meinen Arzt in Bern an, ob meine Frau nicht scheintot sei. Ich berührte sie immer wieder. Sie wurde kälter. Doch nie so kalt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber entsetzt war ich nicht. Was sich ereignet hatte, hatte sich zwischen zwei Menschen ereignet. Bei aller natürlichen Trauer war es mir, als hätte mich meine Frau ärgern wollen, als hätte sie mir einen Streich gespielt, der gegen ihre Absicht zu weit gegangen war. Dann wieder bewunderte ich sie, weil sie so schmerzlos sterben konnte. Einen Sekundentod, wie mir der Arzt erklärt hatte. Nicht, dass der Schrecken fehlte. Besonders am anderen Tag, mitten im Januar, eine strahlende Sonne am Mittag, als man meine Frau in den Sarg legte, als ihre Arme erstarrt in der Luft stecken blieben. Man musste sie in den Sarg zwängen. Zum Begreifen, dass meine Frau tot war, kam Groteskes. Die beiden Männer des Beerdigungsinstitutes, ein großer Dicker und ein kleiner Magerer, waren wie einer Filmklamotte entsprungen. Ich musste an Dick und Doof denken. Sie bemühten sich, den Sarg aus dem Treppenhaus hinunterzuschaffen. Bald stand er auf dem Kopf, bald auf den Füßen. Aber all das gehörte zur grausamen Welt zwischen den Menschen. Was auch geschah, war ohne Bitternis. Ein Leben war zu Ende. Und die Tote reihte sich dorthin ein, wohinein sich der, der zurückblieb, auch einmal reihen würde. Eine Ordnung vollzog sich. Doch nur scheinbar, von außen, von innen. Ich bewegte mich im Unwirklichen. Ich kam von der Vorstellung nicht los, meine Frau würde sich mit Lichtgeschwindigkeit von mir entfernen. Jede Sekunde 300.000 Kilometer. 18 Millionen Kilometer jede Minute. Mehr als 1.000 Millionen jede Stunde. Aber nicht von mir entfernte sie sich. Auch ich entfernte mich von mir selber. Wir sanken beide dahin in einem lichtschnellen Fall. Stürzten gemeinsam in die Erinnerung hinab. Und dann war es wieder ich, der sich entfernte, vom Zeitsturm weggeschleudert. Ich raste der Zukunft entgegen, statt dass sie auf mich raste. Was zurückblieb, war kristallisierte Erinnerung. Eine Frau und ein Mann, die sich einmal geliebt hatten und die nun Vergangenheit waren. Doch bin ich schon längst ins Nicht-Darstellbare abgedriftet. Gefühle lassen sich nicht beschreiben. Der Tod ist nur von außen darstellbar und stellt sich nur von außen dar. Sei es als ausgefranste, nelkenähnliche Wolke im Sternbild des Stiers, der Überreste einer Sonne, sei es als weiße, tonartige Scherben in einem Plastiksack, der Inhalt einer Urne, sei es als ein toter Hund auf der Rampe einer abgelegenen Abdeckerei.